Es ist Halloween, 1993. Für die Menschen um ihn herum sieht Snape nur müde aus als sonst. Sein Haar ist vielleicht ein oder zwei Tage fettiger und die Ringe unter seinen Augen sind einen Hauch dunkler. Sein Nervenkostüm ist angespannter und es liegt eine gewisse innere Unruhe über ihm. Während er normalerweise seine Gedanken bei sich behält und Wut und Bitterkeit zu einer Art diskretem mentalen Rauschen verschmelzen, entgleitet ihm heute die Kontrolle und er kann seinen Geist nicht davon abhalten, diese Schwingungen deutlicher auszustrahlen, als er es normalerweise erlauben würde. Die einzigen, die sensibel genug sind, um dies zu bemerken, sind Dumbledore, der es versteht, und Minerva, die sich beim Frühstück von ihm entfernt, offensichtlich verunsichert darüber, warum sie sich so unwohl fühlt. Es hat natürlich nichts damit zu tun, dass er müde ist, obwohl es stimmt, dass sein Schlaf kurz und von Albträumen durchsetzt war. Von allen Tagen ist Halloween der Tag, an dem sich Snape besonders verletzlich fühlt. Wie roh, so als ob stromführende Drähte durch seine Adern liefen oder Insekten unter seiner Haut krabbelten. Trauer und Schuldgefühle legen sich wie ein schweres, verschlungenes Laken über ihn und erdrücken ihn, bis er nichts mehr fühlt als eine pochende Taubheit. Natürlich ist diese Taubheit inzwischen nicht mehr so schnell zu lindern, da Lupins vernarbtes Gesicht hinter jeder Ecke auftaucht. Sirius Blacks Name in jedem Atemzug zu hören ist und die genaue Form und Farbe von Lily Evans Augen unwiderruflich in die Innenseiten seiner Augenlider eingebrannt sind. Snape besucht Testrale selten, denn er gönnt sich nicht oft den Luxus eines solchen Trostes. Aber heute macht er eine Ausnahme. Er fühlt sich, als würde er explodieren, wenn er es nicht tut. Es ist Sonntag und es gibt keine Arbeiten zu benoten, also lässt er sich die Zeit, durch das Schloss und auf das Gelände hinauszugehen. Das Dach der alten Brücke ist mit Raureif überzogen und der Nebel über der Schlucht verwandelt die Landschaft in eine triste, graue Suppe. Die Luft ist feucht und fühlt sich in seiner Kehle dick an. Er hat das Gefühl, in ihr zu schwimmen oder zu ertrinken. Die Bäume erheben sich über ihm wie eine Flut aus dunklem Wasser. Endlich erreicht er die Lichtung, lehnt sich vor und stützt seine Arme auf die Steinmauer, die sie umgibt. Der Nebel hängt hier tief und bildet einen unheimlichen grauen Schleier, der knapp über der schwarzen Erde wabert. Mit einem fast unhörbaren Seufzer holt Snape ein schäbiges graues Taschentuch aus der Innenseite seines Umhangs, indem er ein paar großzügige Handvoll Speck verstaut hat, die er heimlich Stück für Stück vom Frühstückstisch gestohlen hat, immer dann, wenn er sicher war, dass niemand hinsah. Er legt es vorsichtig neben sich auf die Mauer und wartet. Es dauert nicht lange, bis links von ihm ein Rascheln zu hören ist und er sich umdreht, um einen der größeren Testrale zu erspähen, der sich seinen Weg durch das Unterholz bahnt. Es ist eine auffällige Kreatur, tiefschwarze, tote Haut, die sich straff über einen zerklüfteten Brustkorb spannt. Die Form seines Kopfes ähnelt eher einem Schädel als einem Gesicht. Er neigt den Kopf und mustert ihn mit dem einen milchig schwach leuchtenden Augapfel, dann mit dem anderen. Er hebt ein Stück Speck an und steckt es der Kreatur mit einer Geste entgegen. Sie braucht keine weiteren Verlockungen. Mit einem leisen Grunzen trabt es vor und reißt ihm mit dem Haken seiner schnabelartigen Schnauze das überstehende Stück Fleisch aus den Fingern. Es kaut mit rein rasiermesserscharfer Schneidezähne, schluckt und nimmt zart das restliche Stück aus seiner offenen Handfläche entgegen. Das geht mehrere Minuten so und Snapes Gesichtsausdruck ist seltsam. Seine Stirn ist tief gefurcht und sein Mund zu einem dünnen, melancholischen Lächeln verzogen. Es ist so, als ob er gleichzeitig zufrieden und unzufrieden mit der Tatsache ist, dass er zufrieden ist. Schuldbewusst, vielleicht. Die Kreatur beendet ihren letzten Bissen und vergräbt ihre Schnauze liebevoll in seine Armbeuge. Snape ist sich vage der Tatsache bewusst, dass er sich durch die Zuneigung gut fühlt, obwohl Zuneigung zu erhalten und sich gut zu fühlen im Allgemeinen keine Dinge sind, die er zu erleben weiß. Nichtsdestotrotz erwidert er die Zuneigung, indem er mit den Fingerspitzen sanft über die ledrigen Wangenknochen streicht. Und auch das fühlt sich widerwillig gut an. Snape beginnt langsam, sich gelassener zu fühlen. Er befindet sich immer noch tief im Tal seines Kummers, aber dieser ist jetzt gedämpfter, ein fester Bestandteil seines Wesens und nicht etwas, mit dem er kämpfen muss. Der Schmerz wird durch etwas Gemildertes ersetzt, mehr Melancholie als Aufregung. Und es ist ein seltsamer Trost, wenn er sich erlaubt, dies zu fühlen, obwohl es ihm nicht entgangen ist, wie passend es scheint, von einer Kreatur getröstet zu werden, die so eng mit dem Tod verbunden ist. In einer Welle des Selbstmitleids fragt er sich, ob der Tod der einzig wahre Trost sein wird, den er jemals findet. Er nimmt die Gestalt, die auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung in Sicht kommt, nur halb wahr, und der Testral spitzt seine hornartigen Ohren und wendet sich schnell zum Galopp in Richtung von Miss Lovegood. Im Nebel sieht auch sie grau aus, das Rosa ihres Pullovers wirkt ungesättigt, ihre Haut ist fast durchscheinend. Und selbst ihr blondes Haar sieht weiß aus, als hätte der Wald sie um viele Jahrzehnte altern lassen. Einen Moment lang fragt sich Snape, was das Mädchen hierher gebracht hat, bis das Tier erfreut den Kopf hebt und seine Nase an die Schulter des Mädchens schmiegt. Sie lacht leise und nimmt sein Gesicht in beide Hände, bevor sie es sanft auf die Stirn küsst. Snapes Augen weiten sich leicht, als sein Gehirn langsam mehrere Dinge verarbeitet. Erstens, dass Miss Lovegood ganz sicher die Testrale sehen kann, was darauf hindeutet, dass sie irgendwann in ihrem relativ kurzen Lebensspanne Kontakt mit dem Tod selbst hatte. Zweitens ist dies bei weitem nicht ihr erster Besuch auf der Lichtung und drittens sind diese Besuche etwas, das sie genießt. Sie ist nicht einfach nur gekommen, um den Tod zu besuchen. Sie ist mit ihm befreundet. Das Geräusch von knackenden Zweigen ist zu hören und Snape blickt auf, wo drei weitere Mitglieder der Herde aufgetaucht sind. Einer ist größer und mitternachtsschwarz wie der erste, während die anderen beiden kleiner und grauer sind, und sie sehen aus wie die Verkörperungen des Nebels, als sie vorwärts traben und um das Mädchen herumtänzeln, leise nicken und auf dem Boden herumscharren. Sie lacht, und dann geschieht etwas noch Unerwarteteres. Miss Lovegood greift in etwas, das verdächtig nach einem von Hagrids Stoffsäcken aussieht, und zieht das roteste und roheste Stück Fleisch heraus, das Snape je in seinem Leben gesehen hat. Die Farbe fällt ihm sofort auf. Es ist, als hätte das Mädchen eine blutende, karmesinrote Wunde in den Nebel geritzt, und sie ist lebhaft, glühend, lebendig. Das Nächste, was ihm in den Sinn kommt, ist die Feststellung, dass dieses Mädchen unwiderruflich seltsam ist. Nicht nur, weil normale 12-jährige Testrale nicht wie übergroße Ponys behandeln, sondern auch, weil normale 12-jährige in der Regel keine Säcke gefüllt mit rohem Fleisch herumtragen. Er sieht ehrfürchtig zu, wie Miss Lovegood dem ersten Testral seine Mahlzeit gibt. Dann zieht sie ein weiteres blutiges Stück für den nächsten Testral heraus und dann noch eines. Sie nehmen jedes Stück von ihr, vorsichtig, um nicht in ihre Finger zu beißen, und ihre langen, knochigen Schwänze peitschen fröhlich hin und her, während sie kauen. Der erste wird ungeduldig und greift hinüber, um einen Bissen von einem anderen zu stehlen, aber Miss Lovegood wedelt mit einem strengen Finger. »Sei nicht so gierig«, sagt sie, und erstaunlicherweise reagiert das Tier auf ihre Schelte. Sie füttert es mit dem, was ihr letztes Stück zu sein scheint, während eines der kleineren grauen Testrale an ihrem Haar knabbert. Und während er das Mädchen beobachtet, das sich offensichtlich über ihre morbide Gesellschaft freut, fällt Snape noch etwas anderes auf. Miss Lovegood sieht nicht bedauernd aus. Dann bemerkt sie ihn. Sie winkt und schenkt ihm ein warmes Lächeln, das allerdings von einer vertrauten Melancholie gefärbt ist, und Snape weiß in diesem Moment die Antwort auf eine quälende Frage. Miss Lovegood ist ganz und gar nicht dumm. Sie ist nicht vergesslich oder unverständig oder unaufmerksam. Er hat sogar den Verdacht, dass dieses Mädchen viel mehr weiß und fühlt, als sie eigentlich sollte. Snape winkt nicht zurück. Er dreht sich um und beginnt schweigend seinen Weg zurück zum Schloss. Das Leichentuch der Trauer und des Selbstmitleids hängt nicht mehr über ihm, aber es ist durch etwas Komplizierteres ersetzt worden. Ein nebulöser Strudel abstrakter Emotionen, die er nicht zu verstehen vermag. In der Folgezeit beobachtet Snape Miss Lovegood gelegentlich, insbesondere die eindringliche Aufmerksamkeit, die sie bei der Erledigung ihrer Aufgaben zeigt. Mit einem Anflug von Selbstverachtung erinnert er sich daran, wie er sie dafür schimpfte, dass sie sich so lange mit den Zutaten aufhielt, aber jetzt sieht er, dass sie jedes Kraut und jedes Körperteil mit großer Sorgfalt untersucht. Sie versucht, jede Zutat zu verstehen, warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert, warum sie eine bestimmte Beschaffenheit oder Farbe hat. Sie versucht zu verstehen, welche Art von Magie es ausstrahlt und woher sie kommt, oder in ihren Worten, wie es magisch ist. Sie riecht an allem, und ob ihr Gesichtsausdruck einer Zustimmung oder der des Ekels ist, scheint nicht mit den Annehmlichkeiten des Geruchs zu korrelieren. Es scheint etwas anderes zu sein, auf das sie testet, und obwohl Snape versucht, ein Muster herauszuarbeiten, gelingt es ihm nicht, herauszufinden, was es ist. Es ist jedoch etwas, da ist er sich sicher. Er ist sich jetzt sicher, dass vieles an ihrer Eigenart einen guten Grund hat. Er ertappt sich immer noch dabei, wie sie ihre intakteren Zutaten benennt, und er bezweifelt, dass er diese Angewohnheit jemals als etwas anderes als kategorisch bizarr betrachten wird. Snape gibt ein leises Grummeln von sich. Als Konsequenz aus dem Verhüllen seiner Gedanken hat er sich angewöhnt, nicht laut mit sich selbst zu sprechen. Aber das unscheinbare Gegrummel bedeutet in etwa: Wo zum Teufel ist das Ding hin? Er sucht in den Stapeln der Bibliothek nach dem dunklen Ledereinband von »Die Geheimnisse des Caduceus«, griechische alchemistische Kreisläufe und ihre heilenden Eigenschaften. Aber es ist nicht mehr dort, wo es war, als er es im Jahr zuvor für ein Projekt ausgeliehen hatte. Stattdessen findet er nur ein vergilbtes, abblätterndes Exemplar von »Griechische Heiler und ihre Geheimnisse«, das zwangsläufig viel weniger hilfreich sein wird, als er es benötigt. Nachdem er noch einige Momente darüber gegrübelt hat, streckt er die Hand aus, um es mit einem kleinen Seufzer aus dem Regal zu nehmen, der so viel bedeutet wie »Das muss reichen«. Aber er wird von einer fröhlichen Stimme unterbrochen, die seinen Namen ruft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Schüler nach ihm fragen, unabhängig davon, ob er seine Rolle als Lehrer mag oder nicht. Er hat immerhin Verpflichtungen zu erfüllen. Aber er kann sich nicht erinnern, dass er jemals mit so viel Begeisterung herbeigerufen wurde. Und so weiß er sofort, wer es ist, noch bevor er sich umdreht. Miss Lovegood hat sich gerade von ihrem Platz an einem der Nachbartische erhoben, der mit Büchern und Pergamentstücken übersät ist. Sie hält ihm ein Pergament hin, das verdächtig nach einem Erlaubnisschein für die verbotene Abteilung aussieht, und das allein deutet schon darauf hin, dass das, was sie fragen will, etwas merkwürdiger sein wird, als es ihm im Allgemeinen recht ist. »Was?« fragt er knapp, weniger, weil er sich darüber ärgert, gestört zu werden, als vielmehr, weil er unvorbereitet ist. »Ich habe mich gefragt, ob Sie das hier unterschreiben könnten«, sagt sie und hält ihm den vermuteten Erlaubnisschein hin. »Ich führe einige sehr wichtige Nachforschungen durch.« Snape bezweifelt dies nicht. Er nickt feierlich, als er sich ihr nähert, nimmt das Dokument entgegen und legt es auf den Tisch, um es mit der Feder zu unterschreiben, die sie ihm angeboten hat. Er überfliegt die Seite, um zu sehen, was genau diese Forschung beinhaltet, und ist irgendwie überrascht, dass er nicht überrascht ist, als er den Titel liest. »Auf der Lauer – Das dunkle Potenzial des Flubberwurms«. Er fragt sich, ob das Buch tatsächlich in die verbotene Abteilung gehört, bevor ihm plötzlich eine starke, morbide Neugier überkommt und er den Kopf leicht neigt, um einen Blick auf den großen Stapel Bücher zu werfen, der bereits auf dem Tisch liegt. »Den Himmel absuchen, prophetische Wolkenmuster verstehen. Magie des Himalaya. 25 nützliche Substanzen für die Haushaltsreinigung. Die Kunst des verzauberten Wandteppichwebens und das, wovon er annimmt, dass es sich um das unbeschriftete Bibliotheksexemplar des Buches Soiga handelt, dem schwach orangefarbenen Schimmer des Einbands nachzuurteilen.« Zu seinem eigenen Erstaunen fragt Snape laut: »Was für eine Art von Nachforschung betreiben Sie da?« »Ah«, trällert Miss Lovegood. »Nun, sehen Sie, Professor.« Severus Snape ist ein kluger Mann. Das weiß er. Obwohl seine allgemeine Meinung über sich selbst normalerweise nicht über erbärmlich hinausgeht, hält er sich doch für einen belesenen, kenntnisreichen und einen besonders begabten Gelehrten. Snape hat keine Ahnung, wovon zum Teufel Luna Lovegood spricht. Es scheint irgendetwas mit tibetischen Gebetsteppichen, Yakka, alten ukrainischen Rübensorten und dem Zusammenspiel von östlichen und westlichen Erkältungsmitteln zu tun zu haben. Aber wirklich sicher ist er sich bei all dem nicht. Das Buch über das Wolkenwahrsagen ist anscheinend nur zum Spaß. Ungeachtet dessen muss er zugeben, dass sie zweifellos wortgewandt und sachkundig ist, und sie scheint ihren Standpunkt gut zu vertreten, obwohl er sich nicht ganz sicher ist, was dieser Standpunkt sein soll. Nach zwei vollen Minuten hört er auf, zu versuchen, ihre Worte zu verstehen, und beginnt sich zu fragen, wie lange das Ganze noch dauern wird und ob es eine Möglichkeit gibt, sich elegant aus dem Gespräch zu verabschieden. Sie zeichnet ein kompliziertes Siegel in ein Notizbuch mit rosafarbenem Papier und er muss sich fragen, ob sie diejenige ist, die sich die Geheimnisse des Kadokeos angesehen hat. Und dann macht sie eine kreisförmige Handbewegung, um anzudeuten, dass sie damit zu ihrem nächsten Punkt kommt. Der Übergang ist so nahtlos, dass er nicht einmal die Gelegenheit hat, sie zu unterbrechen. Snape wirft einen Blick auf die Uhr an der hinteren Wand zu seiner Rechten und schätzt, dass etwa 6 Minuten vergangen sind, als Miss Lovegood endlich fertig ist. Und so muss mein nächster Schritt sicherlich eine gründliche Untersuchung von Celestina Warbucks Stammbaum beinhalten müssen. Alles in allem sind 6 Minuten nicht so sehr viel Zeit, um eine verworrene Theorie zu erklären. Es ist ein paar Sekunden still, bevor er wieder einen Laut von sich gibt. Was in Snape-Terminologie so viel bedeutet wie, das ist nett, ich lasse sie dann mal wieder ran. Miss Lovegood scheint ein erstaunliches Gespür dafür zu haben und mit einem Nicken nimmt sie den Erlaubnisschein und dreht sich um, um zum Schreibtisch von Madame Pince zu hüpfen. Snape verlässt die Bibliothek mit leeren Händen. Sieh an, wenn das nicht Loony Lovegood ist. Snape geht gerade durch den 3. Stock, als er eine Mädchenstimme über den Hof hallen hört. Das ist nichts, was normalerweise seine Aufmerksamkeit erregen würde. Aber der Missbrauch von Miss Lovegoods Namen, gepaart mit dem unheimlich vertrauten Tonfall, in dem er verwendet wird, schlägt eine alte, sehr alte Seite in ihm an, die ihn innehalten und hinsehen lässt. Sie sind zu 5. 2 Ravenclaw-Mädchen, 2 weitere Slytherin-Jungen und ein Slytherin im 2. Jahr, der zweifellos der Schützling der beiden Ersteren ist. Miss Lovegood hat die Möglichkeit zu fliehen, wenn sie möchte, aber sie entscheidet sich dagegen und es liegt ein schwaches Lächeln auf ihrem Gesicht, als sie vor ihnen steht, ihre Bücher in den Armen haltend. Sie wirkt unvorstellbar klein, als sie zu dem größten Mädchen aufschaut, einer Viertklässlerin namens Patricia Stimson, die anscheinend die Hauptrednerin ist. »Wie geht's dir, Loony?« fragt sie und lacht kalt. »Du jagst doch nicht noch mehr von diesen dummen, wie nennt man sie, Nangels?« »Man nennt sie Nagel«, korrigiert Miss Lovegood sie. »Und sie sind wirklich eine ziemliche Plage. Man sollte nicht über sie lachen.« »Ah ja, sicher«, sagt Miss Stimson mit einer abweisenden Handbewegung, bevor sich der älteste Slytherin, Lucien Bowl, einmischt. »Wir haben neulich ein Exemplar dieses Schundmagazins deines Vaters in einer Mülltonne gefunden. Wir haben das ganze Ding von vorne bis hinten gelesen.« »Ich hoffe, es hat euch gefallen«, sagt sie höflich. In den Schatten des Korridors ballt Snape seine Faust in den Stoff seines Umhangs. Und da ist ein vertrauter Schmerz in ihm, der plötzlich heftiger zu pochen beginnt als sonst. Er möchte ihr zurufen, »Wehr dich!« Aber er weiß bereits, wie fruchtlos das sein würde. Snape beobachtet weiterhin schweigend, wie die anderen Schüler in Gelächter ausbrechen. »Oh ja, wir hatten tatsächlich Spaß«, spottet Cassius Warrington. »Es wurde immer besser und besser, diese Verschwörungstheorien über den Minister. Ich dachte, ich müsste mir vor Lachen in die Hose machen.« »Ja, dein Vater ist bekloppt«, sagt der Jüngste, Giles Harper. »Das erklärt wohl einiges über dich«, fügt Mr. Ball hinzu. Miss Stimson holt plötzlich nach Miss Lovegood aus. Snape erschrickt, weil er annimmt, dass sie sie geschlagen hat. Aber als sie sich zurückzieht, sieht er, dass sie sich die Sonnenblume geschnappt hat, die Miss Lovegood offenbar hinter ihr linkes Ohr gesteckt hatte. Miss Lovegood zuckt zusammen, als einige Haarsträhnen mitgerissen werden. »Erst die Kammer des Schreckens und jetzt diese ganze Sirius Black-Sache. Du solltest hoffen, dass Hogwarts nicht eines Tages wirklich geschlossen wird.« Miss Stimson schnalzt leise mit der Zunge, als die Sonnenblume unter dem Absatz ihres Schuhs verschwindet und als sie näher an die jüngere Ravenclaw herantritt, kann Snape gerade noch hören, wie sie zischt. »So ein Trottel wie dich nimmt doch sonst keiner auf, Loony.« Die Glocke läutet, was die Mädchen dazu veranlasst, Miss Lovegood die Bücher gewaltsam aus den Armen zu schlagen, doch die kleine Ravenclaw protestiert nicht, als die anderen Schüler sich umdrehen und in entgegengesetzte Richtungen davonschreiten. »Ich hoffe, die Dementoren versuchen, dich als nächstes zu erwischen«, ruft Mr. Warrington über seine Schulter und der Rest des Gefolges lacht, als sie im nächsten Korridor verschwinden. Miss Lovegood sinkt auf ein Knie, während sie ihre Bücher abstaubt und sie in ihre Tasche zurücklegt. Vorsichtig hebt sie ihre zerdrückte Sonnenblume auf, studiert sie einen Moment lang und zückt schließlich ihren Zauberstab, um damit über die leuchtenden Blütenblätter zu streichen. Die Blume antwortet und blüht mit einem leisen Knistern wieder auf, und sie steckt sie zurück in ihr Haar. Obwohl zweifellos ein Hauch von Traurigkeit in ihren Augen zu sehen ist, hat sie nicht einmal aufgehört zu lächeln. Sein Unterricht mit den Slytherins des zweiten Schuljahres beginnt bald, erinnert sich Snape, und er verdrängt die Szene aus seinem Kopf, während er in Richtung Kerker eilt. Er denkt nicht mehr daran, aber der dumpfe Schmerz bleibt tief in seiner Brust sitzen, und als er später am Nachmittag Miss Granger gegenüber besonders bissig ist, kann er nicht mit Sicherheit sagen, warum. An einem besonderen Tag nimmt Snape eine falsche Abzweigung. Er ist abgelenkt von der, seiner Meinung nach, angemessenen Beunruhigung über den Mörder, der frei im Schloss herumläuft, und Harry Potter und vielleicht auch Snape selbst, wenn man ihrer beiden Geschichten berücksichtigt, an den Kragen will, obwohl ein gewisser Schulleiter, der ungenannt bleiben sollte, im Wesentlichen von beiden Problemen unbeeindruckt scheint. Natürlich wäre es eine Lüge zu behaupten, dass er nicht auch darüber nachdenkt, dass er, sollte Draco Malfoy noch einmal zu ihm kommen, um sich über Hagrids dummen Hippogreifen zu beschweren, durchaus versucht wäre, jemanden zu töten. Er öffnet die Tür zu dem, was er für das hintere Treppenhaus des vierten Stocks hält, und stellt umgehend fest, dass es sich in Wirklichkeit um eine Besenkammer handelt und dass Miss Lovegood mit einem aufgeschlagenen Buch in der einen und einem Zauberstab in der anderen Hand kopfüber an dem scheinbar stabilen Regal hängt. Vor ihr auf dem Boden liegt ein Pentagramm, gefüllt mit rosa Nelken und Aphodil. »Hallo, Professor«, sagt sie sanft. Es entsteht eine lange Pause. Der Streit im Hof blitzt vor seinem geistigen Auge auf, und er fragt zögernd, »Sie sind doch nicht hier eingesperrt, oder?« »Oh nein«, beginnt sie zu erklären, »ich war nur...« Snape schließt die Tür und geht hastig davon. Snape ist in übler Stimmung. Jeder wäre das, wenn er sich durch das andauernde Desaster, das sein Leben ist, navigieren müsste. Dumbledore hat ihm endlich die Details der ersten Aufgabe mitgeteilt, und ein Teil seines Gehirns stellt sich vor, wie Lily Evans schreit, »Du hast zugelassen, dass mein Sohn von einem Drachen gefressen wird?« So hat er sich diese ganze Schuldtilgungssache sicher nicht vorgestellt, und als er zustimmte, war es auch nicht so, als hätte Dumbledore ihn gewarnt, dass er in 15 Jahren ein internationales Todesspiel organisieren würde, das mit dem Jungen als illegal im vierten Teilnehmer gespielt werden sollte. »Wenn etwas schiefgehen kann, wird es auch schiefgehen«, erinnert sich Snape. Das Bild von Lillys zornigem Gesicht verfolgt ihn jedoch immer noch, und er befindet sich in einem der seltenen Zustände, wo er sich äußerst aufgebracht fühlt. Langsam wandert er durch das Klassenzimmer. Die Augen huschen von einem Kessel zum nächsten, bis er zu Miss Lovegoods Bank kommt. Zu diesem Zeitpunkt macht er sich normalerweise keine Gedanken mehr über die Qualität ihrer Arbeit. Aber ein tiefer Ärger kräuselt sich in seiner Brust, als er die Handvoll Löwenzahnwurzeln sieht, die unberührt auf ihrer Arbeitsfläche liegen. Er ist kurz davor, sie für ihre Unaufmerksamkeit zurechtzuweisen, aber er hält inne, als sie plötzlich zu den Wurzeln hinüberschaut, sie kritisch beäugt und sie dann in einen leeren Becher stopft. Aus Neugierde schweigt Snape und lässt sie in Ruhe ihre Arbeit machen. Er hat schließlich wichtigere Dinge, mit denen er sich beschäftigen kann. Später am Abend bewertet Snape die Proben der Drittklässler, als er auf das Fläschchen stößt, das mit Miss Lovegoods Namen beschriftet ist. Er schüttelt es versuchsweise und hält es gegen das Licht. Der Trank blubbert nicht und ist völlig ungetrübt, ohne Färbung oder Schimmer. Bis jetzt hat noch kein anderer Schüler einen vollkommen klaren Trank hergestellt, was zu erwarten ist, wenn man bedenkt, wie genau die Prozedur dafür eingehalten werden muss. Snape zieht eine seiner Schreibtischschubladen auf und nimmt einen frischen Prüfstein heraus. Eine Vertiefung, die in eine glatte Amethystgeode geschnitzt ist. Er entkorkt das Fläschchen und hält es sich kurz unter die Nase. Es riecht nach Zitronengras. Bevor er ein paar Tropfen von Miss Lovegoods Gebräu in die flache Schale gießt und mit seinem Zauberstab darüber streicht und dann sein eigenes Kontrollgebräu hinzufügt. Er arbeitet mindestens 20 Minuten lang mit dem Stein. stieb auf, um etwas Zitronengras und mehr Löwenzahnwurzel aus seinem Schrank zu holen, kehrt an seinen Schreibtisch zurück, spricht verschiedene diagnostische Zauber über den Amethysten, gibt verschiedene Zutaten in die Mulde und so weiter. Schließlich setzt er sich in seinem Stuhl zurück und starrt auf das Durcheinander, das sich auf seinem Schreibtisch angesammelt hat. Er ist sich sicher. Die einzige Änderung, die sie vorgenommen hat, ist, dass sie Zitronengras durch Löwenzahn ersetzt hat. Und obwohl die beiden magisch ziemlich ähnlich sind, gibt es einen chemischen Unterschied im Zitronengras, der eine kleine Fehlertoleranz beim Hinzufügen der anderen Zutaten erlaubt, die der Löwenzahn nicht hat. Wenn ihn jemand fragen würde, würde er sagen, dass Miss Lovegood sich auf jeden Fall an das Lehrbuch halten sollte, dass keine 13-Jährige annehmen sollte, dass sie es besser weiß als das, was jahrhundertelange Forschung ergeben hat. Aber er würde auch wissen, dass das eine Lüge ist. Als er das nächste Mal sieht, wie sie während des Unterrichts mit Zutaten herumspielt, fängt er ihren Blick ein, schaut auf ihre Tollkirschen auf dem Tisch hinunter und dann wieder zu ihr hoch. »Seien Sie vorsichtig«, sagt er nicht unfreundlich. Miss Lovegood nickt. Es ist ziemlich voll auf dem Korridor, die Wände hallen vom Gemurmel von einem Dutzend Stimmen wieder und Snape fühlt sich seltsam abgetrennt von ihnen, als er vorbeigeht. Er ist müde und seine Augen sind auf den Boden gerichtet, während er geht. Ein kleines, sich bewegendes Glitzern fällt ihm ins Auge und er hält kurz inne, als es auf ihn zurollt und an seiner Schuhspitze abprallt, bevor es zum Stillstand kommt. Er schaut auf, wo Patricia Stimson ihn wie ein erschrockenes Reh anstarrt, dann zu Lucien Bowl neben ihr und schließlich zu Miss Lovegood, die ihn aufmerksam beobachtet. Langsam bückt er sich, um den fraglichen Gegenstand aufzuheben. Es ist ein dünner, goldener Armreif, die Form eines hüpfenden Hasen ist quer über ihn gespannt. Er sieht Miss Lovegood wieder in die Augen, als er sich ihr nähert und hält ihr wortlos das Armband hin. Sie nimmt es mit einem gemurmelten »Danke« an, und kaum haben sich ihre Finger um das Armband geschlossen, lässt er von ihr ab und geht weiter in Richtung Kerker. Später an diesem Tag gibt Snape Miss Stimson einen Tee für den Tag, weil sie zu laut spricht und auch, weil er ein rachsüchtiger Mensch ist und dies gerne zum Ausdruck bringt. Aber es ist nicht so, dass das immer etwas Schlechtes ist. Ein leises Glucksen ertönt, gefolgt von einem Pop, Pop, Pop, Pop. Snape dreht sich um und sieht, wie eine karmesinrote Rauchwolke aus Miss Lovegoods Kessel aufsteigt, und obwohl sie schnell einen Eindämmungszauber wirkt, reicht das nicht aus. Zachariah Smith springt von seinem Platz auf, um dem plötzlichen Hitzeausbruch zu entgehen. Snape ist fast augenblicklich zur Stelle. Mit einer kalkulierten Drehung seines Zauberstabs umhüllt ein Mantel aus gedämpftem Licht den übel riechenden Rauch, und mit einem weiteren Schwung beginnt der Inhalt des Kessels zu schimmern und zu verschwinden. Als er verschwunden ist, hebt er seine freie Hand gegen die Lichtbarriere und dirigiert sie, während sie sich nach innen schließt. Der Rauch wehrt sich einige Minuten lang und er runzelt konzentriert die Stirn, als die Barriere anschwillt und sich zurückzieht, bis sie nur noch die Mündung des Kessels abdeckt. Mit ein paar weiteren Stößen verzieht sich der Rauch und erhebt den Zauber auf, so dass nur noch ein vager Dunst in der Luft liegt. Es gibt eine kurze Pause, bevor Snape seine Aufmerksamkeit der Ravenclaw zuwendet, die entsprechend verlegen aussieht. »Miss Lovegood«, bellt er. Er hebt seine Stimme nicht wegen des dramatischen Effekts, sondern weil er zu Recht wütend ist an. »Haben Sie oder haben Sie nicht gehört, dass ich gesagt habe, dass dieser Trank heikel ist?« »Das habe ich, Sir«, sagt sie leise mit gesenktem Kopf. »Es tut mir leid.« »Ich habe nicht zugehört.« »Das ist offensichtlich, und jetzt ist die Hälfte von Mr. Smiths Arbeitsbereich verbrannt. Ein Glück für Sie beide, dass es nicht eine Hand oder ein Bein war. Ich habe Ihnen zwar erlaubt zu experimentieren, aber in der Annahme, dass Sie das mit einer gewissen Verantwortung tun würden. Ich habe Besseres von Ihnen erwartet.« »Es tut mir sehr leid, Sir.« 10 Punkte von Ravenclaw und Sie werden heute Abend nach dem Essen zum Nachsitzen erscheinen. Sie werden die Aufgabe anhand der Anweisung, die ich Ihnen gegeben habe, erledigen. Und jetzt helfen Sie Mr. Smith, seinen Zaubertrank vor Unterrichtsende fertigzustellen. Er ist sicher im Verzug, weil Sie ihn fast in die Luft gejagt haben. Sie tut, was man ihr sagt. Punkt 7 erscheint Miss Lovegood, packt ihre Materialien aus und macht sich schweigend an die Arbeit. Sie runzelt nicht die Stirn, aber sie lächelt auch nicht. Und sie sieht ihn nicht an. Snape benotet gerade einen Stapel Erstklässlerprüfungen und jedes Mal, wenn er aufblickt, um ihren Fortschritt zu überprüfen, arbeitet sie schnell und zielstrebig. Nach etwa 45 Minuten ist sie fertig, füllt den Trank in eine kleine Filiole und säubert ihren Arbeitsbereich, bevor sie ihn zu seinem Schreibtisch bringt. »Ich bin sicher, das wird ausreichen«, sagt er, als er ihn entgegennimmt. »Ich vertraue darauf, dass so etwas nicht wieder vorkommt.« »Nein«, sagt sie. Dann, mit gesenktem Blick, fügt sie hinzu, »es tut mir leid, dass ich Sie enttäuscht habe.« Snape hält inne. Er weiß nicht, warum seine Enttäuschung ihr wichtiger sein sollte als ihr persönliches Versagen oder der Spott ihrer Klassenkameraden. Er weiß nicht, warum seine Meinung überhaupt irgendjemandem wichtig sein sollte. Dann schlägt das Wort in ihm ein. Er ist enttäuscht. Es gibt einen Moment der Klarheit in dem üblichen Gefühlsdunst, den er immer erlebt, wenn es um Miss Lovegood geht. Aber er kehrt wieder zurück, als er erkennt, dass er nicht weiß, warum er von ihr enttäuscht ist und woher dieses Gefühl kommt. In diesem Moment scheint es eine ganze Reihe von Dingen zu geben, die er nicht weiß, und es erschreckt ihn, dass Miss Lovegood seine eigenen Gefühle wohl möglich besser versteht als er selbst. »Es ist in Ordnung. Nächstes Mal machen Sie es besser.« »Ja, Sir.« Sie dreht sich um zu gehen und ist auf halbem Weg zur Tür, als er ihr nachruft. Obwohl ihm die genaue Natur seiner Gefühle entgeht, verspürt er ein dringendes Bedürfnis, ihr mitzuteilen, dass er ihr nicht mehr böse ist. Darüber hinaus verspürt er seit einiger Zeit den wachsenden Drang, sich für all die Male zu entschuldigen, die er aus weniger legitimen Gründen wütend war, obwohl er weiß, dass es dafür viel zu spät ist. Er weiß, dass Entschuldigungen nie von Bedeutung sind. »Miss Lovegood«, sie dreht sich wieder zu ihm um. »Obwohl ich Sie bitten muss, die Spielereien im Unterricht zu unterlassen, möchte ich nicht...« Er hält inne und überlegt, wie er sich am besten ausdrückt. »Ihr Studium einschränken. Wenn Sie weiter forschen möchten, können Sie nach den Unterrichtsstunden den Klassenraum benutzen. Unter Aufsicht, versteht sich.« Miss Lovegood denkt einen Moment darüber nach, verarbeitet die Informationen und dann kehrt ein strahlendes Lächeln in ihr Gesicht zurück. »Das würde ich sehr gerne tun«, sagt sie. »Danke.« Sie schließt die Türe nicht, als sie geht, und er kann das Echo ihres Summens hören, als sie die Treppen aus den Kerkern hinaufsteigt. Er ist immer noch ehrlich überrascht, dass sie sein Angebot angenommen hat. An manchen Abenden kommt sie mit ein oder zwei Seiten sorgfältig kopierte Anweisungen. An anderen wirft sie ein Bündel Pergamente hin, auf die sie ein Dutzend verschiedener Notizen gekritzelt hat. Nur manchmal arbeitet sie an ihrem Kessel. Es gibt Abende, an denen er den Vorratsschrank für sie öffnet und sie einfach die Zutaten untersucht, indem sie sie mit dem Zauberstab anstupst oder anstößt, bevor sie ihre Ergebnisse ordnungsgemäß aufzeichnet. Sie arbeitet schweigend, nur gelegentlich stellt sie eine Frage. »Ändert sich die Wirkung von Sternengras, je nachdem, in welchem Haus der Mond steht, wenn man es erntet? Oder hat schon mal jemand versucht, einen Unsichtbarkeitstrank mit dem Horn eines Zweihorns statt eines Grabhorns herzustellen? Oder gilt die Verwendung von Hundezunge als umstritten? Oder... glauben Sie, es gibt ein Heilmittel für Grieselkrätze und das Ministerium hält es nur für uns geheim?« Er antwortet ihr, so gut er kann. Und obwohl er anfangs nicht ausführlicher als unbedingt nötig antwortet, stellt er fest, dass seine Erklärungen im Laufe der Monate weniger knapp und Gesprächen ähnlicher werden, in denen sie über die Eigenschaften von Zweihorn diskutieren und darüber, ob es nicht doch eine Verschwörung des Ministeriums gibt. Miss Lovegood wird zu einer festen Größe im Zaubertrankraum, und obwohl sie nie über Persönliches sprechen, gewöhnt sich Snape an die regelmäßige Gesellschaft. Als die bevorstehende Isolation der Sommermonate auf ihn zukommt, könnte er meinen, dass es angenehm ist, einen anderen Menschen um sich zu haben, wenn er sich nicht ganz sicher wäre, dass er lieber alleine ist. Miss Lovegood hingegen scheint während ihrer Besuche seltsam zufrieden zu sein. Er führt das auf ihre allgemeine Veranlagung zurück und obwohl er sich ein- oder zweimal fragt, ob sie nicht gelegentlich auch andere Arbeit mitbringt, fällt ihm kein Grund ein, warum sie das tun sollte. Der Gedanke, dass das Mädchen seine Gesellschaft genießen könnte, ist genauso lächerlich wie der Gedanke, dass er ihre genießen könnte. Sonderbarerweise ist er sich weniger sicher, dass dies lächerlich ist, je länger es dauert. Eines Abends, kurz vor Ende des Jahres, bittet sie ihn, ihr den Barrierezauber beizubringen, den er an diesem einen Tag in der Klasse gewirkt hatte. Den kombinierten Eindämmungszauber mit einem Evanesco, den er für besonders böse Ausrutscher verwendet. »Fehler passieren«, sagt sie, nachdem sie den Zauber nach nur etwa einer halben Stunde Übung korrekt ausgeführt hat. Sie nickt rätselhaft. »Manche sind schlimmer als andere.« Er hält inne. Die Bemerkung bedeutet dem Mädchen offensichtlich etwas, aber die Aussage stößt auch irgendwo tief in ihm selbst etwas an. »Ja«, antwortet er schließlich. »Ich nehme an, Sie haben recht.« »Was ist das?« quäkt die rosa gekleidete Kröte, die sich selbst Dolores Umbridge nennt. Snape blickt von Ellie Galloways Kessel auf, dorthin, wo die stämmige Hexe an der Ecke von Miss Lovegoods Arbeitsplatz steht. Colin Mulhern, der Ravenclaw, der neben ihnen sitzt, tut sein Bestes, um sich ein hämisches Grinsen zu verkneifen. Snape macht sich auf den Weg zu ihnen, als Umbridge dem Mädchen den Federkiel aus der Hand reißt und drohend mit ihm winkt. »Sie glauben, Sie wissen es besser als das Lehrbuch, was?« Sie wirbelt herum und deutet mit einem Finger, der einer rosigen Miniaturwurst nicht unähnlich ist, auf ihn. »Ist das die Art von Verhalten, die Sie normalerweise in Ihrem Unterricht erlauben, Professor Snape?« Snape würdigt Umbridge keines Blickes, sondern blickt nach unten, um zu entdecken, dass Miss Lovegood ihr Lehrbuch mit einer schwungvollen, magentafarbenen Handschrift kommentiert, die ebenso akribisch wie kitschig ist. Obwohl die Ästhetik eine andere ist, kann Snape nicht anders, als an seine eigenen, sorgfältig beschrifteten Bücher zu denken, von denen sich noch einige in seinem Besitz befinden und andere im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Er betrachtet das Mädchen und ihre Notizen einen Moment lang und kämpft mit einem Gefühl, das unmöglich stolz sein kann. »Was habe ich über Spielereien im Unterricht gesagt, Miss Lovegood?« sagt er schließlich. Sein Ton ist nicht unangenehm. »Das hier funktioniert, Professor.« Er zieht die Augenbrauen leicht hoch, und wenn er eine Brille hätte, würde er auf eine Weise darüber hinwegschauen, die zweifellos ein Resultat davon wäre, viel zu viel Zeit mit Albus Dumbledore verbracht zu haben. »Tut es das?« »Ja«, sagt sie entschlossen. Es gibt eine Pause, während Umbridge und Mulhern ihn erwartungsvoll ansehen, darauf warten, dass er dieses Mädchen zerquetscht, denn er ist Severus Snape und er ist sicherlich ein seelenloses Monster, das nur dafür lebt, alles zu zerstören, was sich ihm in den Weg stellt und auch nur im Entferntesten gut oder moralisch ist. Snape zuckt mit den Schultern und lässt die Hände in die Taschen gleiten. »Machen Sie weiter«, sagt er kühl, während er in einem Wirbel von Rohm davongleitet. Umbridge und Mulhern schauen sich fassungslos an, während Miss Lovegood wieder ihren Federkiel in die Hand nimmt und leise vor sich hinsummt. Er blickt zurück und begegnet ihrem Blick nur für eine Nanosekunde. Wäre er ein anderer Mensch gewesen, der ein anderes Leben führen würde, hätte er vielleicht gezwinkert. Als Miss Lovegood das erste Mal ohne Schuhe zum Unterricht erscheint, kommentiert Snape das nicht. Er hat gelernt, sich seine Auseinandersetzungen mit ihr gut auszuwählen, und wenn sie in ihren Strümpfen weiterhin außergewöhnliche Leistungen erbringt, wird er sich nicht mit dem Thema befassen. Er fragt sich einen Moment lang, ob Schuhe den Fluss positiver Energie im Körper blockieren oder ob kalte Füße die Nagel abwehren, und tadelt sich dann selbst. Eine ganze Woche lang denkt er nicht mehr an das Thema, bis zum ersten heftigen Schneefall. Es ist Ende November und als er sich vom Schreiben seiner Anweisungen an der Tafel abwendet, sieht er Miss Lovegood, die auf ihrem Hocker kauert, ein Bein über das andere geschlagen und einen Trocknungszauber auf eine durchnässte Socke spricht. Er beobachtet, wie sie den Fuß wechselt, während einige andere Schüler sie anstarren und untereinander lachen. Eine alte, vertraute Wut steigt in seiner Brust auf und erfüllt ihn, und er wirft den kichernden Hufflepuffs einen vernichtenden Blick zu, während er zu der Bank hinübergleitet. »Besitzen Sie ein paar Schuhe, Miss Lovegood?« fragt er, mehr verärgert als unfreundlich. »Oder haben Sie eine bessere Verwendung für sie gefunden? Als Blumenkübel oder etwas Ähnliches?« Oh, ich habe richtige Blumenkübel, sagt sie selbstsicher. Ich weiß allerdings nicht, wo meine Schuhe geblieben sind. Sie sind verschwunden. Ich warte darauf, dass sie zurückkommen. Snape sagt nichts, aber sein Verdacht wird bestätigt und er nickt vage vor sich hin, bevor er davonfegt und seine Stunde beginnt. Miss Lovegoods Worte brennen sich in seine Gedanken ein, und als er kurze Zeit später das Klassenzimmer durchstreift, wird er unweigerlich von ihnen abgelenkt. Er denkt an den alten Schlachtruf »Wehret den Anfängen«, und er weiß, dass dies ein Naturell ist, das Miss Lovegood niemals als festen Bestandteil ihrer Existenz haben wird. Dennoch wundert er sich, dass niemand sie unter seine Fittiche genommen hat oder ein wachsames Auge auf sie geworfen hat. Sogar er hatte einst die treue Vormundschaft von Lucius Malfoy. Wahrscheinlich eine letztlich verhängnisvolle Vormundschaft, aber dennoch eine Vormundschaft. Trotz aller seiner Reden darüber, sich zu wehren und stark zu sein, war er selbst nie ganz allein gewesen. Ein brodelnder Ärger steigt in ihm auf. Er kann sich nicht vorstellen, wie beschäftigt oder vergesslich seine Kollegen sein müssen, um eine Schülerin nicht zu bemerken, die in ihren Strümpfen herumläuft. Haben sie es für eine Eigenart gehalten, wie er es getan hatte, oder ist es einfach so, dass sich niemand darum kümmert, es zu bemerken oder zu fragen? Die Frage nagt an ihm. Hat Luna Lovegood jemanden, der für sie kämpft? Snape sammelt am Ende des Unterrichts Proben ein, als er mit einem Schrecken feststellt, dass diese Person vielleicht, zumindest in diesem Moment, er selbst sein könnte. Als er sich später am Tag im Lehrerzimmer eine Tasse Tee einschenkt, kommt Pomona Sprout herein, die sich angeregt mit Aurora Sinistra unterhält. Er wartet geduldig, nimmt sich mehr Zeit, um eine Untertasse zu holen als nötig, bis sie eine angemessene Pause in ihrem Gespräch erreicht haben. »Pomona«, ruft er, ohne von dem Tee aufzublicken, in den er zielstrebig einen Schuss Milch anrührt. »Miss Lovegood kommt ständig ohne Schuhe in meinen Unterricht, und ich glaube, ein paar Schüler aus ihrem Haus sind die Ursache dafür. Sicherlich verstehen sie das Sicherheitsrisiko, das dies darstellt.« »Oh«, sagt die Kräuterkunde-Professorin, ihr Mund zu einem perfekten Kreis geöffnet. Sie scheint zunächst nicht zu verstehen, was er von ihr verlangt. Sie scheint sich nicht einmal sicher zu sein, ob sie überhaupt etwas gefragt wurde, das Snape selten spricht, geschweige denn fragt. Aber nach ein paar Augenblicken sammelt sie sich und nickt bedrückt. »Natürlich, Severus, ich werde mich darum kümmern.« Snape kann erkennen, dass sein Name ihr nicht leicht über die Zunge kommen will. Wahrscheinlich, weil sie ihn kaum benutzt, aber er geht nicht weiter darauf ein. Er legt einen Zauber über seine Teetasse, damit sie nicht verschüttet werden kann, und dreht sich mit einer eleganten Bewegung seiner Robe in Richtung Tür. »Es ist ein Sicherheitsrisiko«, sagt er sich. »Jeder anständige Lehrer für Zaubertränke würde Schuhe in seinem Klassenzimmer verlangen. Das ist normal. Er hat nichts Bemerkenswertes getan.« 2 Tage später kommt Miss Lovegood stolz mit ihren erdbeerbedruckten Turnschuhen, und es kommt Snape nicht einmal in den Sinn, dass dies ein Verstoß gegen die Kleiderordnung ist. Er ist sich nicht sicher, was genau er fühlt, während er ihr dabei zusieht, wie sie ihre Füße unter ihrem Hocker hin und her schwingt. Aber selbst er muss zugeben, dass er irgendwo in ihm, nicht annähernd so tief, wie er es gerne hätte, ein zaghaft gutes Gefühl hat. Erst später, als das gute Gefühl immer noch hell und pulsierend in seiner Brust sitzt, dämmert es Snape, dass er sich zum ersten Mal seit vielen Jahren, ohne die Anwendung von Hohn oder Herabsetzung, wirklich bedeutsam fühlt.